auf die Ebene der Jäger sein, über uns zu herrschen. Packt eure scheiß Gesellschaft ein, wir lassen uns nicht verarschen. Ihr versucht euch immer wieder, ihr könnt uns noch kaputt. Man ist das nur Scheißmaschine, die Legende jetzt wird schon. Ihr habt die ganze Staatsgewalt fest in euren Händen. Für uns wird's jetzt langsam Tag, wir sehen doch schon verenden. Ihr versucht es immer wieder, ihr könnt uns noch kaputt. Man ist das nur Scheißmaschine, die Legende jetzt wird schon. Euer Scheiß Bundesstaat, den könnt ihr gern behalten. Ihr seid der neue Nazi-Saar, schlimmer als wir Alten. Man ist das ne Schreitmaschine, die Legende jetzt sind schon. Wir versucht es immer wieder, wir kriegt uns noch kaputt. Man ist das ne Schreitmaschine, die Legende jetzt sind schon. Die Legende